Kundgabe 1516. Empfangen am 11.07.1940. Du bist Petrus der Fels. Auf dir will ich meine Kirche bauen. Eine gewisse Empfangsfreudigkeit ist Voraussetzung folgender Kundgabe. Der lebendige Glaube ist der Fels, auf dem Jesus Christus seine Kirche erbaut, auf dem Jesus Christus seine Kirche erbaut sehen wollte. Ein Glaube, so tief und unerschütterlich, wie ihn Petrus hatte, solange der Herr in seiner Nähe war. Es war so nach Petrus ein Vorbild dessen, der Kirche Christi angehören wollte. Denn ohne diesen Glauben war die Lehre Christi, also sein Evangelium, nicht annehmbar. Der Glaube allein bejaht Jesus Christus und erkennt ihn als Gottes Sohn und Erlöser der Welt an. Sollten also die Menschen das annehmen, was die Jünger in alle Welt verbreiteten, so mussten sie vorerst glauben an einen Gott der Liebe, Güte und Barmherzigkeit, an einen Gott der Allmacht und Weisheit, an einen Gott der Gerechtigkeit. Dann erst konnten seine Lehren als göttlicher Wille Eingang finden bei ihnen, also war der tiefe Glaube Voraussetzung. Es waren seine Jünger alle tief im Glauben und daher nahmen sie seine Lehren sehr schnell an und suchten dem göttlichen Willen, den er ihnen offenbart hatte, gerecht zu werden. Und dadurch drangen sie immer tiefer ein in das Wissen um göttliche Wahrheiten. Und dies weckte in ihnen auch die Fähigkeit, zu lehren nach Gottes Willen, was nimmermehr möglich gewesen wäre, so es ihnen am Glauben gemangelt hätte. Also spricht der Herr, auf dir will ich meine Kirche bauen. Und seine Kirche ist die Gemeinschaft derer, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Seine Kirche ist die kleine Gemeinschaft derer, die alles fest und unerschütterlich glauben, was der Herr auf Erden gesagt und getan hat, die um dieses Glaubens willen Gottes Gebote zu erfüllen trachten, die das ewige Leben begehren und also das Erdenleben führen, dem Willen Gottes gemäß. Die Kirche ist eine Gemeinschaft der Gläubigen. Und so also die Menschen im tiefsten Glauben stehen, wird keine Macht der Hölle je diesen Glauben erschüttern können und Gewalt haben über solche vollgläubigen Menschen, die nur Gott suchen und ihn als ihren Herrn und Schöpfer anerkennen. Es wird der tiefe Glaube an Gott stets die Macht des Widersachers brechen. Denn wer im Glauben lebt, der lebt auch in der Liebe. Und die Liebe ist des Widersachers schärfste Gegnerin. Was also ist verständlicher, als dass der Herr den Gläubigsten seiner Jünger als Beispiel anführt, dass er einen starken Glauben zur Voraussetzung der Zugehörigkeit seiner Kirche macht, dass also Petrus diesen Glauben verkörperte und Jesus Christus zu seiner Kirche alle jenen zählen will, die gleichfalls tiefgläubig sind. Wie einfach sind die Worte zu verstehen und wie verstehet sie die Welt? Amen. Wie einfach sind die Worte zu verstehen und wie verstehet sie die Welt? Amen.